Schönheit in den Straßen dieser Stadt. Hier fängst du momentan aus Leben ein. Sie dringen wie Kometen in die Umlaufbahn von Planeten ein. Die Gegenständlichkeit von gewissen Parallelen erkenne ich zwischen zerrissenen Pustertapeten, kleisterbeklebten Werbeflächen des Großstadtsgeflechts in gewissen Gegenden von zähnegerechten Erlebnispalästen und juwelbesetzten Mädchentoiletten. Doch das alles kostet Geld wie ein Kinobesuch, wie Lose und Nieten, wie ein Konzert deiner Lieblingsband oder gezielt auf Schießbuden Rosen schießen. Oh, ich bring der Diva was zu gießen, wird sich freuen. Nur eins gibt's hier kostenlos, das Leid mancher Menschen, die Einsamkeit ihr Leben bleibt dein Mahlstein, reibt sich genauso ab wie Straßenkreiden, zurück bleibt Staub, den du Tag für Tag einatmest beim Teilhaben, mit in dein Grab nimmst. Früher ein Kid mit ner Bommelmütze, heute Frittenessen aus den McDonalds-Tüten, lebt das Leben in allen vollen Zügen, Babe macht das Take. Wille ist es auch ein Keks, stell dir vor es geht, aber keiner kriegt's hin, ey. Stell dir vor es ist Krieg, aber keiner geht hin, ey. Es nackt an mir, es paralysiert noch ein paar Bier und mich magnetisiert so sehr, dass ich aus Frust mein Schlagzeug tapezier. Konfliktlösung wird hier groß geschrieben in die Kopfnicker, hab in Kostenspiele zwischen Rostock und Bosnien. Früher als Kind am Wotz schniefen, heute trinke ich aus McDonalds Tüten. Punk ist keine Religion, wir rasten hier für Kost und Logis, sind trotzig und schief, trotz der Politik. Und wenn das Kiosk schließt, werde ich Kolumnist. Chiller. Ey, ich geh nicht mehr in Headshops, aus dem Alter bin ich raus. Heute schickt es mich wie Fanboss, wenn das Handy knackt und rauscht. Doch Metaphern kommen wie Mentors, immer frisch in den Raum, im Hotel oder zum Keller mit des Fingerschnipsen rauchst. Wenn der Mentor jetzt mal an das Telefon rangeht, sage ich ihm nur das Kennwort, mach die Kelloggs-Packung auf und hol das Matchbox-Auto raus. Wenn der Mentor jetzt mal an das Telefon rangeht, sag ich nur das Kennwort, mach die Kelloggs-Packung auf und hol das Matchbox-Auto raus, fahr damit zu Mac'ns, kauf dir Pommes und Ketchup, Softdrink, steck die Mentors in den Cola-Automat und setz die Taucherbrille auf, oh yeah, Bootslitte Jacke, Hände in den Hosentaschen, Kaugummi count auf die Schaumparty wartend. Babe, mach das Tick. Chiller.